Bei RTL. Aber dass sie keine Ahnung haben, merkt man schnell. Halaschka glaubt, dass jeder Rapper Schwule hasst und immer läuft Bushido bei Berichten über Jugendknast. Sie reden über Rapper da im ZDF. Sie philosophieren über Newcomer wie Echo Fresh. Für die ist Peter Fox ein Gangster-Rapper. Ihr Opfer, lasst Hip-Hop in Ruhe, nehmt die Hände weg da. Sie reden über uns, dabei Pro-7. Doch sie können sich den Bericht in ihren Po schieben. Und dieser dumme Daniel Aminati rappt jetzt. Das ist der Moment, wo man wegsetzt. Sie reden über Hip-Hop, sie finden uns witzig. Doch wir stürmen in die Redaktion und schreien fick dich. Wenn wir alles klein hauen, fragen sie, spinnt ihr? Doch das ist Hip-Hop, Motherfucker, so sind wir. Ab und zu böse, manchmal auch schmutzig. Einfach nur blöd oder unfassbar lustig. Und weil ihr das ernst meint, fragen sie, spinnt ihr? Aber das ist Hip-Hop, Motherfucker, so sind wir. Sie schreiben über Hip-Hop, dabei noisy. Der Redakteur sagt, Deutschrap enttäuscht ihn. Oh, du bist ein Kenner, wie es aussieht. No, du bist ein Penner, wie du aussiehst. Sie lachen über Hip-Hop, dabei Welt.de. Dieser Artikel von Freddy Schwilden ist selten dämlich. Er schreibt, dass Gangster-Rap auf keinen Fall gefährlich ist. Und dann beschwert er sich, weil's Ärger gibt, wenn der ihn trifft. Er wäre gerne ein Rapper, dieser Böhmermann. Aber auch die größte Katze kann nicht, was der Löwe kann. Und die Kinder lernen Breakdance bei Detlef. Das ist der Moment, wo man wegsetzt. Sie reden über Hip-Hop, sie finden uns witzig. Doch wir stürmen in die Redaktion und schreien fick dich. Wenn wir alles klein hauen, fragen sie, spinnt ihr? Doch das ist Hip-Hop, Motherfucker, so sind wir. Ab und zu böse, manchmal auch schmutzig. Einfach nur blöd oder unfassbar lustig. Und weil ihr das ernst meint, fragen sie, spinnt ihr? Aber das ist Hip-Hop, Motherfucker, so sind wir. Sie reden über Hip-Hop, imitieren unseren Slang, machen Nein auf Yo, Yo, Yo. Seltsame Moves mit ihren Händen. Wo standet ihr denn, als ist ihr die einzige Perspektive? War am Anfang noch belächelt, doch auf einmal wuchsen wir zu Stars. Für alle, die denken, Relevanz lässt sich nur durch Erfolg bestimmen. Hängen an den Wohnzimmerwänden unserer Villen die goldenen Lasten. Wie AMGs durch Chernobyl-Viertel Berlins. Rattern lachen wir euch fuckern ins Face von einem Magazin. Cover und wegen ihnen sind unsere Videos meist untersichtig. Denn wir blicken runter auf jene, für die wir die Unterschicht sind. Echo Nominierung, wer wird nationaler Rap-Act? Das ist der Moment, wo ihr wegsetzt. Sie reden über Hip-Hop, sie finden uns witzig. Doch wir stürmen in die Redaktion und schreien fick dich. Wenn wir alles klein hauen, fragen sie, spinnt ihr? Doch das ist Hip-Hop, Motherfucker, so sind wir. Ab und zu böse, manchmal auch schmutzig. Einfach nur blöd oder unfassbar lustig. Und weil ihr das ernst meint, fragen sie, spinnt ihr? Aber das ist Hip-Hop, Motherfucker, so sind wir. Erstmal zerren sie uns ins Rampenlicht. Doch wenn wir dann Rapper-Sachen machen, sind sie angepisst. Denn wir sind nicht angepasst. Yeah. Erstmal zerren sie uns ins Rampenlicht. Doch wenn wir dann Rapper-Sachen machen, sind sie angepisst. Denn wir sind nicht angepasst.